Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Elemente kritischer Theorie in der neuen Frankfurter Schule, am Beispiel von Robert Gernhardt und Eckhard Henscheid. Im Jahre 1987 schreibt Schriftsteller und Satiriker Eckhard Henscheid in seiner tagebuchartig-anekdotischen Sammlung Sudelblätter folgendes nieder. Zitat: Adornos neuerdings auffallend oft zitierter Satz: Geliebt werde man einzig da, wo man schwach zeigen sich dürfe, ohne Stärke zu provozieren, krankt meines Erachtens sehr daran, dass, wo wie auch immer Menschen dieses Satzes sich bedienen, sie vor allem zu dem imponierenden und syntaktisch reizvoll platzierten sich hingezogen fühlen, ohne seines gehaltlichen Weiters sich zu versichern, um endlich verfangend in seinen kierkegaardisch-dialektisch brandenden Prämissen sich immer geschmeichelter sich zu verheddern und zu verludern und zu sich vergammeln sich, Zitat Ende. Eine Deutung der bei Adorno so signifikanten Postponierung des Reflexivpronomens sich legt Henscheid selbst andernorts in einer fiktiven Anekdote vor. Er berichtet von einem kleinen Wettstreit, den Max Horkheimer eines Tages veranstaltet habe. Zitat: Derjenige sollte Sieger und der beste kritische Theoretiker sein, der das Reflexivum sich am weitesten postponieren, in Klammern, nachstellen könnte. Zitat Ende. Nachdem Henscheid unter anderem Erich Fromm mit dem vorschnellen "Das hört sich gut an" und Jürgen Habermas gar mit dem Regelverstoß "Sich denken bringt wahre Selbstreflexion des Geistes" ausscheiden lässt, präsentiert er Adornos Siegerbeitrag und Meisterstück, Zitat: Das unpersönliche Reflexivum erweist in der Tat noch zu Zeiten der Ohnmacht wie der Barbarei als Kulmination und integrales Kriterium kritischer Theorie sich. Robert Gernhardt, wie Henscheid Schriftsteller und Satiriker, darüber hinaus Maler und Zeichner, stellt 1966 in einem Gedicht namens Frage die folgende Frage. Zitat: Kann man nach zwei verlorenen Kriegen, nach blutigen Schlachten, schrecklichen Siegen, nach all dem Morden, all dem Vernichten, kann man nach diesen Zeiten noch dichten? Die Antwort kann nur folgende sein: Dreimal nein. Zitat Ende. Die hier genannten zwei verlorenen Kriege meinen natürlich den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und die Frage, kann man nach diesen Zeiten noch dichten, paraphrasiert das Thema der Debatte um Lyrik nach Auschwitz, die Hans-Magnus Enzensberger 1959 in seinem Essay Die Steine der Freiheit über die Lyrik der Nelly Sachs auslöst. Adorno hat 1951 in seinem Essay Kulturkritik und Gesellschaft zugespitzt formuliert, Zitat: Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Gedichte zu schreiben. Zitat Ende. Enzensberger zitiert Adorno folgendermaßen: Der Philosoph Theodor W. Adorno hat einen Satz ausgesprochen, der zu den härtesten Urteilen gehört, die über unsere Zeit gefällt werden können. Nach Auschwitz sei es nicht mehr möglich, ein Gedicht zu schreiben. Wenn wir weiterleben wollen, muss dieser Satz widerlegt werden. Zitat Ende. Enzensberger verkürzt Adornos Aussage blank auf die positiv ausgedrückte, aber kaum so zu deutende Unmöglichkeit von Dichtung nach der Shoah. Den unmittelbaren Kotext, der die Dialektik von Kultur und Barbarei sowie die Problematik von Adornos eigenem Urteil betrifft, unterschlägt Enzensberger. Vom Kontext des Essays Kulturkritik und Gesellschaft, wie auch kritischer Theorie im Allgemeinen, mit ihrer dialektischen Negativität ganz zu schweigen. Gernhardt liefert Enzensberger mit seinem Gedicht in komischer Manier scheinbar die geforderte Widerlegung des behaupteten Adorno-Satzes, und zwar in Form eines performativen Widerspruchs. Dichtend verneint er die Möglichkeit von Dichtung. Dass das Nein im letzten Vers in Versalien gesetzt ist, vergrößert die Diskrepanz von Form und Inhalt, die die komische Wirkung des Gedichts in erster Linie hervorruft. Außerdem eignet dem Vers dreimal Nein ein autoritär erzieherischer Charakter. Das Nein scheint einerseits durch die Vehemenz des Ausdrucks und andererseits durch seine Begründungslosigkeit keinen Widerspruch zu dulden. Durch diese Apodiktik gibt sich die Antwortinstanz des Gedichts der Lächerlichkeit preis, denn ein nur durch Emphase gestütztes, begründungsloses Nein kann von der Frageinstanz wie auch von den RezipientInnen kaum ernst genommen werden. Robert Gernhardt und Eckart Henscheid, beide zugehörig zu einer losen Assoziation von 8 Zeichnern und Schriftstellern der komischen Kunst, die in den 60er Jahren im Umfeld des Frankfurter Satiremagazins Pardon zusammenfindet, 79 das ebenfalls in Frankfurt am Main ansässige endgültige Satiremagazin Titanic gründet und ab Anfang der 80er Jahre den hybrid scherzhaften Namen Neue Frankfurter Schule führt. Dieser entsteht eher aus Verlegenheit, denn aus Berechnung. Man ist auf der Suche nach einem Titel für eine Gemeinschaftsausstellung der drei Komikkünstler Robert Gernhardt, Hans Draxler und F.K. Wächter und landet nach einiger Überlegung, weil den Galeristen der Titel Gernhardt, Draxler, Wächter zu sehr nach Gemeinschaftspraxis oder Anwaltskanzlei klingt, schließlich bei dem Namen, der jene Frankfurter Sozialphilosophen um Adorno und Max Horkheimer anzitiert. Der Name Neue Frankfurter Schule bleibt nach der Ausstellung erhalten und erfährt im Laufe der Zeit eine Öffnung über die 8 Titanic-Gründer hinaus auf einen größeren und nicht leicht bestimmbaren Kreis von zugehörigen und assoziierten Künstlern, der bis heute aktiv ist und nicht zu Unrecht nach wie vor mit den Ideen der Frankfurter Schule in Verbindung gebracht wird. Gernhardt malt, zeichnet und schreibt seit den 60er Jahren und bringt ein großes Œuvre komischer Kunst hervor. Sein zeichnerisches Schaffen umfasst eine Fülle an Cartoons und Comics, Bildergeschichten und Bildgedichten. Sein schriftstellerisches eine Vielzahl an Gedichten, Erzählungen und Satiren. Hauptangriffsziele des Satirikers Gernhardt sind die misshandelte Sprache des Feuilletons und der Schwundjargon einer sich als links verstehenden Kulturkritik. Dem damaligen Feuilletonchef der Wochenzeitung Die Zeit, Fritz J. Radatz, hält er etwa vor, Zitat, er bricht mit der alten Skribentenregel erst denken, dann schreiben. Er schreibt erst, dann denkt er, wozu den Schamott nochmal durchlesen, ich ahne eh, was drinsteht. Zitat Ende. Nicht zu Unrecht fragt Gernhardt, ob Radatz überhaupt auf Deutsch schreibe. Zitat. Aufregend sind einige Wortfindungen des Fritz J. Radatz. Zum Beispiel, wie bald begann Resignation, gar Erbitternis. Gernhardt, sobald sich meine erste Verwirrnis gelegt hatte, fand ich das Wort gar nicht so schlecht. Bei dem folgenden Beispiel kann man allerdings geteilter Meinung sein. Zitat Ende. Das anschließende Radatz-Zitat erspare ich uns an dieser Stelle, denn es endet auf Hoffnung zersiebt, woraufhin Gernhardt sich fragt, ob sie nicht eher versiegt, zerstiebt oder gar zerstäubt. Auffällig ist, dass Gernhardt sein umfangreiches Schaffen stets mit theoretischen Texten begleitete. Lyrische, zeichnerische und satirische Veröffentlichungen enthalten essayistische Nachwörter Gernhardts, in denen er auf das eigene Schaffen, die Formen und Gegenstände reflektiert. Gernhardt ist an den seine Kunst betreffenden Theorien nicht nur interessiert, er legt auch seine eigenen Auffassungen dar und unterzieht Bestehendes kritischer Prüfung und Modifikation. Beispielhaft hierfür ist seine komiktheoretische Schrift Versuch einer Annäherung an eine Feldtheorie der Komik, die er 88 vorlegt. Bedeutsam an ihr, sie soll Gernhardts Anspruch zufolge kein weiterer Vertreter der langen Reihe positiv formulierter Komiktheorien sein, die auf bestimmten Prämissen beruhen und sich auf diesen fußend entwickeln. Er will keinen weiteren Katalog von Bedingungen für Komik, nicht vorgehen nach dem Muster Komik ist, wenn erstens, zweitens und so weiter. Vielmehr versucht Gernhardt, sich den Phänomenen des Komischen anzunähern und sie durch Annäherung kenntlich zu machen. Bedingung ist für ihn, die Gegenstände der Betrachtung möglichst nicht durch theoretische Korsette einzuzwängen und zu verändern. Er selbst beschreibt sein Vorgehen folgendermaßen. Zitat, die Recherche sollte dem Reflektierenden wichtiger sein als der Fund, die Bewegung des Denkens wichtiger als das Ziel. Selbstgewisse Gedankensprünge wird er nicht nur in Kauf nehmen, sondern begrüßen. Hofft er doch, dass die das weite Feld des Komischen besser auszumessen in der Lage seien, als es das behagliche Fürbass des gemächlichen Gedankenganges vermöchte. Zitat Ende. Das Ergebnis dieser Recherche und Bewegung des Denkens sind 23 Fragmente, die durch das Thema Komik zusammengehalten werden und dieses in einen größeren Zusammenhang zu stellen suchen. Gegenstände der Betrachtung sind Komikproduzentinnen, Komikrezipientinnen sowie komische Produkte. Nach den komischen Produkten beispielsweise fragt Gernhardt schlicht, was ist eigentlich komisch? Und gibt sich sogleich die so einfach klingende wie scheinbar tautologische Antwort, komisch ist das, worüber ich lache. Er versucht nicht, allgemeine Bedingungen dafür anzugeben, wann etwas komisch sei, sondern verpflichtet sich ganz der Betrachtung subjektiv empfundener Komik. Denn komische Kunst unterscheidet sich von ernster Kunst ihm zufolge in ihrer Kritikwürdigkeit. Zitat, die angemessenste Kritik an einem komischen Werk wird immer lauten, ich habe darüber nicht lachen können. Eine Reaktion, die nicht widerlegt werden kann. Angemessene Kritik an einem Kunstwerk wendet ein, es gibt die Totalität der Welt nicht zutreffend oder hinlänglich wieder. Ein Urteil, das bestritten, das mit der und durch die Zeit sogar widerlegt werden kann. Zitat Ende. Gernhardts komiktheoretisches Vorgehen macht hinsichtlich Form und Herangehensweise eine Verwandtschaft zur kritischen Theorie bzw. eine Beeinflussung davon kenntlich. Zu denken ist an Horkheimers und Adornos übliche Herangehensweise des essayistischen Stils. Etwa die Dialektik der Aufklärung ist keine positiv aufgestellte Theorie über das Scheitern der Aufklärung, sondern eine Sammlung von Essays mit Fragmentcharakter, die nicht sagen, sondern zeigen sollen, warum Aufklärung aufgrund ihr inhärenter gegenaufklärerischer Momente zum fortschreitenden Scheitern verdammt ist. Begründet wird diese unabgeschlossene, sich annähernde Vorgehensweise mit der Absage an die Prätention, Wirklichkeit in ihrer Totalität denkend erfassen oder sie gar aus irgendwelchen ersten Prinzipien erklären zu können, wie Ruth Sonderegger schreibt. Einen Anspruch, welchen die kritischen Theoretiker eine deutende Philosophie, ein Denken in Versuchen und Versuchsanordnungen entgegenstellen. Adorno schreibt in der Essay als Form über den philosophischen Essay, Zitat, er fängt nicht mit Adam und Eva an, sondern mit dem, worüber er reden will. Er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selber am Ende sich fühlt, und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe. So rangiert er unter den Allotria. Weder sind seine Begriffe von einem Ersten her konstruiert, noch runden sie sich zu einem Letzten. Zitat Ende. Es gehe darum, sich den Gegenständen anzunähern und nicht umgekehrt. Eckhard Henscheid tritt neben seinem Wirken als Satiriker, Polemiker und Literaturkritiker vor allem als Romancier in Erscheinung. Komik entsteht in Henscheids Romanen oft durch die Diskrepanz zwischen hohem Erzählton, der häufig an die Romantiker denken lässt, und den trivialen Begebenheiten sowie dem Sprachmüll bzw. der erschreckenden Sprachlosigkeit, wie Henscheid sie bei seinen ZeitgenossInnen diagnostiziert. In seiner qua Titel an Lichtenbergs Sudelbücher angeschmiegten Anekdotensammlung Sudelblätter nennt er dies, Zitat, die gegenwärtige und fast universelle und zutiefst verderbliche Verzauberung unserer Kultur durch Dreck und Müll und Spam und Schrott. Zitat Ende. Seine in Teilen in kritischer Theorie liegenden Wurzeln sind Anlass für Henscheid, der Frankfurter Schule eine Art Hommage zu verfassen. In einer Sammlung fiktiver Anekdoten namens »Wie Max Horkheimer einmal sogar Adorno hereinlegte«, Anekdoten über Fußball, kritische Theorie, Hegel und Schach, ist die Abteilung über die Frankfurter Schule betitelt mit »Kritische Theorie schmunzelnd«. Darin zeichnet Henscheid vom Institut für Sozialforschung eher das Bild eines Unternehmens mit Max Horkheimer als Schulrektor ähnlichem Oberhaupt statt dem eines geisteswissenschaftlichen Instituts. mit väterlich zu nennender Fürsorge wendet sich Henscheids-Horkheimer seinen Mitarbeitern zu, tritt als Vermittler auf und ruft mitunter zur Ordnung. Henscheid berichtet etwa, der alte Adorno wäre arg hinter den Rücken her gewesen. Zitat, als ihn Max Horkheimer deshalb einmal sogar verwarnen musste, wenn das so weitergehe, entziehe er ihm mit Rücksicht auf die Springerpresse die Venia Legendi. Außerdem habe er doch zu Hause schon eine Frau. Da überraschte der noch immer geistig rüstige Adorno den Chef mit dem Satz, nur wenn das, was ist, sich ändern lässt, ist das, was ist, nicht alles. Hehe. Diese überraschende Erwiderung Adornos ist nicht von Henscheid erfunden, sie ist wörtlich entnommen aus Adornos negativer Dialektik. In der zitierten Textpassage geht es nicht etwa um die Rechtfertigung von Schürzenjägertum, sondern darum, dass die Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft jegliche metaphysischen Reflexionen blockiert, da sie deren Bedingungen der Möglichkeit nicht zulässt. Gesellschaftlich realisierte individuelle Freiheit. Zitat, die metaphysischen Interessen der Menschen bedürften der ungeschmälerten Wahrnehmung ihrer materiellen. Zitat Ende. Diese ungeschmälerte Wahrnehmung ihrer materiellen Bedürfnisse ist ihnen durch kapitalistische Ideologie, durch den universellen Verblendungszusammenhang, durch Unfreiheit verstellt. Die fehlende Einsicht in die materielle Struktur der Gesellschaft bedingt die verzerrte Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse. Henscheid transponiert in seiner Anekdote diesen Zusammenhang in scheinbar profan Lebensweltliches. Sein Adorno folgt vermutlich der ungeschmälerten Wahrnehmung seiner Bedürfnisse, hier illustriert am Sexualtrieb. Er lässt sich diese nicht von der Einrichtung der Gesellschaft, die Beschränkung und Triebunterdrückung verlangt, verwehren. Das, was ist, hier die Norm der Monogamie, lässt sich, wie Adorno praktisch demonstriert, ändern. Also ist sie nicht alles. Henscheid bringt damit Adornos tatsächlich kolportierte bzw. belegte Ausschweifungen in Form zahlreicher Affären und seine rigide, intransigente Philosophie in erstaunliche Konstellation, die LeserInnen von Adorno-Texten kaum fremd sein dürfte. Wie Henscheids realanekdotische bzw. halb autobiografische Textsammlungen zeigen, sind auch seine Diagnosen und Urteile häufig gekennzeichnet durch Intransigenz, also Starrheit, Unnachgiebigkeit und Unversöhnlichkeit. Die Rigidität, mit der Henscheid vorgeht, erinnert dabei durchaus an diejenige Adornos. So poltert Henscheid in den Sudelblättern polemisch, Zitat, wenn man die gesammelte und gerammelte Niedertracht und Ohnmacht des immer noch sogenannten geistigen Lebens und Literaturlebens von den abgeschmackt blasierten und eingebildeten Autoren über die zu 98% kulturfeindlichen Buchhändler bis zum komplett törichten Publikum, diese ganze abgestanden versackte Bande und Bagage, welche der Blitz streifen möge, immer wieder mal und ruhigen Sinns oder aber aufgewühlten Blutes Revue passieren lässt, dann wundert man sich immer überraschter, dass man nicht längst ausgeschert und schleunigst zur städtischen Müllabfuhr gewechselt wäre. Zitat Ende. Ein Vierteljahrhundert nach dieser Einlassung ist in Henscheids Autobiografie zu lesen, Zitat, die gegenwärtige und fast universelle und zutiefst verderbliche Verzauberung unserer Kultur durch Dreck und Müll und Spam und Schrott, sie rührt keineswegs aus der allseitigen und allenorts konstitutionellen Einsicht, dass unsere Welt selber aus den Fugen und wegen vor allem Auschwitz am Arsch sei, sondern sie kommt und rührt aus Linkischkeit. Zitat Ende. Gruppieren wir zu diesen beiden resignativen Zitaten eines aus einem Aufsatz Henscheids über Frankfurts magisches Dreieck, bestehend aus der Frankfurter Schule, dem Fußballclub Eintracht Frankfurt sowie der neuen Frankfurter Schule. Dann langen wir konstellativ wiederum bei Adornos negativer Dialektik an. Henscheid attestiert den Mitgliedern der neuen Frankfurter Schule in einer Kurzcharakterisierung, sie produzierten komische Produkte wie Romane, Satire, Anthologien und Cartoonbücher in, Zitat, fast perhoreszierender Fruchtbarkeit, Zitat Ende. So unpassend der Ausdruck perhorreszieren hier scheinen mag, bedeutet er doch mit Abscheu zurückweisen, ablehnen. In einem Essay unter anderem über die Frankfurter Schule drängt er sich als Adorno-Zitat geradezu auf. Adorno schreibt in seiner negativen Dialektik an einer Stelle, die anschließt an die Debatte um Lyrik nach Auschwitz und an der es um das Misslingen der Kultur, das durch die Shoah bewiesen worden sei, geht. Kultur perhorresziert den Gestank, weil sie stinkt. Weil ihr Palast, wie es an einer großartigen Stelle von Brecht heißt, gebaut ist aus Hundescheiße. Jahre später, als jene Stelle geschrieben ward, hat Auschwitz das Misslingen der Kultur unwiderleglich bewiesen. Dass es geschehen konnte, inmitten aller Tradition der Philosophie, der Kunst und der aufklärenden Wissenschaften, sagt mehr als nur, dass diese, der Geist, es nicht vermochte, die Menschen zu ergreifen und zu verändern. In jenen Sparten selber, im emphatischen Anspruch ihrer Autarkie, haust die Unwahrheit. Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist Müll. Zitat Ende. Es dürfte kein Zufall sein, sondern als Zitat zu betrachten sein, dass Henscheid in seinen resignativen Diagnosen der Kultur auf den Ausdruck Müll zurückgreift. Kultur, also die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung, ist ein Spezifikum des Menschen. Und auch Müll, möglich erst durch Kultur, ist eine spezifisch menschliche Hervorbringung. Kein Tier bringt Müll hervor. Müll ist etwas, dessen sich der Mensch in jedem Falle entledigen möchte, bestenfalls durch Rückführung der Bestandteile in den Naturkreislauf oder durch Recyclingmaßnahmen. Der Bewahrung wert ist Müll nicht. Diagnostiziert als Müll fällt Kultur hinter sich selbst zurück, denn wenn ihre Produkte und letztlich sie selbst zu nichts taugt als zum Wiederaufgehen im Naturkreislauf, ist sie kein Ausdruck menschlicher Höherentwicklung, sondern mit Adorno gesprochen Lüge. Kultur wäre demnach verkleidete Barbarei, deren Tendenz zurück zur offenen weist. Hinsichtlich der Rigorosität unterscheidet sich Henscheid von Adorno, wenn auch kaum merklich. Adorno nimmt sich von seiner Diagnose nicht aus. Alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran ist Müll. Demnach auch Adornos nicht ablassende, unerbittliche Kritik der Gesellschaft, der Philosophie wie der Kunst, als auch sein Schaffen als Komponist. Kulturkritik unterliegt Adorno zufolge stets der Antinomie von eigener, nicht aufhebbarer gesellschaftlicher Immanenz und der Notwendigkeit, aber Unmöglichkeit gesellschaftlicher Transzendenz. Da Kritik nach Adorno nur immanent möglich ist, muss sich Kulturkritik ihres eigenen Gewordenseins als Kulturprodukt bewusst sein und kann sich dem Urteil über Kultur nicht entziehen. Henscheid hingegen pocht auf die Residuen von Kultur, in der eben nur fast universellen und zutiefst verderblichen Verzauberung unserer Kultur durch Dreck und Müll und Späm und Schrott. Damit will er eine zum kritisierten Gegenstand transzendente Position einnehmen. Henscheid bewahrt sich als positiv verwirklicht, was bei Adorno stets nur der Utopie als Tendenz dient. Wie nun Adorno wohl das Schaffen der neuen Frankfurter Schule beurteilen würde. Mancherorts ist zu lesen, Henscheid sei legitimer Erbe der Frankfurter Schule. Die neue Frankfurter Schule betreibe Kulturkritik mit komischen Mitteln. Sie stünde den Ideen der Frankfurter Schule näher als etwa deren erklärter Stellvertreter auf Erden, Jürgen Habermas. Auch wenn Adorno die Titanic wohl kaum verstehen würde. Verstehen scheint mir hier, zumindest in Bezug auf das satirische Schaffen der neuen Frankfurter Schule, der falsche Ausdruck zu sein. Satire, so fasse ich sie hier auf, ist gekennzeichnet durch zumindest drei Merkmale. Aggressivität, Bezug auf Normen und Wahl indirekter Mittel. Sie ist Meinungsäußerung in Form eines Angriffs auf ein bestimmtes Objekt. Sie misst die angegriffene Wirklichkeit am Ideal, gleichwohl dieses nicht explizit gemacht zu werden braucht. Mit den indirekten Mitteln geht einher, dass Satire ihren Gegenstand nicht direkt abbildet, sondern verzerrt, etwa mit Übertreibungen, Verschiebungen oder Negationen. In den Minima Moralia äußert Adorno sich zur Satire explizit. Im Kurzessay Juvenals Irrtum urteilt Adorno, mit der Shoah sei Satire vollends unmöglich geworden. Diese behauptete Unmöglichkeit demonstriert er stellvertretend anhand des rhetorischen Mittels der Ironie. Zitat: Ironie überführt das Objekt, indem sie es hinstellt, als was es sich gibt, und ohne Urteil gleichsam unter Aussparung des betrachtenden Subjekts an seinem an sich sein misst. Ironie drückt aus, das behauptet es zu sein, so aber ist es. Das, was etwas behauptet zu sein, können wir in diesem Zusammenhang auffassen als Ideologie, das, was es tatsächlich ist, als Wirklichkeit. Adorno zufolge ist die Voraussetzung jedes ironischen Ausdrucks ein transzendentales Einverständnis über das, was ist. Ironie als Sprechweise, in der nach basaler, wo nicht banaler Auffassung das Gemeinte durch sein Gegenteil ausgedrückt wird, setzt Einverständnis über das Gemeinte voraus. Basal, wo nicht banal, ist diese Auffassung, weil jeglicher ironische Ausdruck propositional auftritt. Das, was gesagt, aber nicht gemeint wird, ist durch die Negation zum Gemeinten nicht vollständig aufzuheben. Ironische Aussagen sind nicht formal logisch zu betrachten, sondern in ihrem dialektischen Spiel von positivem Ausdruck und negativ Gemeintem. Das Einverständnis über das Gemeinte bezeichnet Adorno als das formale a priori der Ironie. Das Scheitern der Kultur, das sich für Adorno in der Shoah unwiderleglich bewiesen hat, drückt er aus als das Zusammenfallen von Ideologie und Wirklichkeit, da Ideologie lediglich mehr die Bestätigung der Wirklichkeit durch deren bloße Verdoppelung sei. Demnach lässt sich etwa sagen, die Ermordung der Juden in der Shoah war den Deutschen keine Erfüllung einer Lüge, die sie in Wahrheit nicht vertreten hätten. Es war ihnen, was wahrhaft eben zu tun gewesen sei. Die ideologische Barbarei war bloße Verdoppelung und Bestätigung der Realen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei diese Verfasstheit jedoch nicht aufgehoben. Die Bedingungen, die die Shoah ermöglichten, bestünden fort. Adornos Ausführungen zur Satire kulminieren im Ausspruch, Zitat: Gegen den blutigen Ernst der totalen Gesellschaft, die ihre Gegeninstanz eingezogen hat als den hilflosen Einspruch, den ehedem Ironie niederschlug, steht einzig noch der blutige Ernst, die begriffene Wahrheit. Zitat Ende. Die eingezogene Gegeninstanz verweist auf Fragen, die bis heute gestellt werden. Warum etwa Kapitalismus so erfolgreich ist? Warum mit dem real existierenden Sozialismus in den 90er Jahren die einzige nennenswerte Alternative verschwand? Warum es, was damit in Zusammenhang steht, keine Utopien mehr gibt? Warum sich die Verwirklichung des besseren Zustands, jenem, in dem niemand mehr zu hungern brauchte und individuelle Freiheit gesellschaftlich realisiert wäre, sich nicht einmal mehr vorstellen lässt? In der ästhetischen Theorie führt Adorno im Abschnitt über Gesellschaft drei Aspekte an, durch die Kunst gesellschaftlich sei. Erstens durch, Zitat, den Modus ihrer Hervorbringung, in dem jeweils die Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen sich konzentriert. Zweitens, Zitat, durch die gesellschaftliche Herkunft ihres Stoffgehalts. Und drittens und für Adorno entscheidend, durch ihre Gegenposition zur Gesellschaft, Zitat Ende, eine Position, die sie nur als von der bestehenden Gesellschaft autonome beziehen könne. Zitat: Gesellschaftlich an der Kunst ist ihre immanente Bewegung gegen die Gesellschaft, nicht ihre manifeste Stellungnahme, Zitat Ende. Die Kunstform Satire erfüllt diese Bedingung kaum. Ist sie doch trotz aller Uneigentlichkeit und Negativität, die ihr eignet, und obwohl kaum je dingfest zu machen ist, worauf sie hinaus will, manifeste Stellungnahme. Manifeste Stellungnahme gegen das als schlecht identifizierte Bestehende. Sie ist nicht, wie Adorno es fürs Kunstwerk etwa fordert, autonom und präsentiert sich nicht als das andere, in dem die Utopie aufscheint, sondern sie ist durch den Angriff auf bestimmte Objekte heteronom, von diesen fremdbestimmt. Das ist, den Minima Moralia zufolge die Antinomie der Satire. Sie bedürfe dessen, was sie aufheben möchte. Noch in der verzerrten Darstellung des Bestehenden bestätigt sie es durch seine Verdopplung, weil die verzerrte Darstellung den Gesetzen des Bestehenden zu folgen hat. Gernhardts und Henscheids Schaffen, so mag man einwenden, werde von dieser Kritik nicht umstandslos getroffen und könne von ihr nicht blank verworfen werden. Beide waren nie bloß auf satirisches Schaffen festgelegt. Stets bestand etwa Interesse auch am Nonsens, der sich durch Komik, Tendenzlosigkeit, inneren Zusammenhang, Abweichung von empirischen Tatsachen, logischen Gesetzen oder sprachlichen Regeln auszeichnet. Als konziser Repräsentant des Henscheidschen Nonsens dient sein Gedicht Nashorn versus Nilpferd. Zitat: Das Nilpferd ist das Nashorn leid. Warum? Nun ratet schnell. Es neidet ihm sein schönes Kleid, das Horn und sein Gebell. Zitat Ende. Bei Gernhardt kann man beispielsweise das Gedicht Weil es so schön war lesen. Zitat: Paulus schrieb an die Apachen, ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen. Paulus schrieb an die Comanchen, erst kommt die Taufe, dann das Planschen. Paulus schrieb den Irokesen, euch schreibe ich nichts, lernt erst mal lesen. Zitat Ende. Inwieweit solcher Art Nonsens in seiner Eigengesetzlichkeit der Forderung Adornos nach Autonomie entsprechen? Inwieweit etwa, wie Lutz Hagestedt es meint, Gernhardts Nonsensgedichte den in der ästhetischen Theorie angeführten intentionslosen Schichten nahe kommen, steht zu beurteilen noch aus. Ein Verdienst ist Gernhardt, Henscheid und der neuen Frankfurter Schule im Allgemeinen jedoch kaum abzusprechen, dass ihr Schaffen stets auch eine Aufforderung zur Beschäftigung mit kritischer Theorie darstellt. Bei Henscheids kritische Theorie-Anekdoten etwa ist dies augenfällig. Ihnen kommt man überhaupt nur bei, wenn man ihre theoretischen Bezüge kennt. Und das Publikationsorgan der neuen Frankfurter Schule, die Titanic, scheint Monat für Monat auch illustrieren zu wollen, was Horkheim und Adorno in der Dialektik der Aufklärung am Lachen über kulturindustrielle Produkte diagnostizieren. Zitat: Gelacht wird darüber, dass es nichts zu lachen gibt. Zitat Ende. Zum Ende, das Zitat im Titel dieses Vortrags, der Adorno verfremdende Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, mit V eben geschrieben, ist nicht nur Komisierung Adornos, sondern Titel einer humoresken Sammlung Gernhardts, in der er die Lebenswelt eines sich selbst als links aufgeklärt, progressiv und kritisch verstehenden Milieus der 80er Jahre darstellt, das sich jedoch längst in bürgerlicher Existenz gemütlich eingerichtet hat. Der Titel zeigt grafisch die Fehllektüre von Adornos Schriften an. Der Inhalt dieser Sammlung versucht, diese vorzuführen. Dankeschön.